Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute vom schwierigen Umgang mit einer tödlichen Krankheit. Vor 20 Jahren wurde das AIDS-Virus entdeckt. Eine Sendung von Detlef Grumbach. Schreck von drüben, vermeldet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Anfang 1983, noch versteckt ganz hinten im Heft. Eine Reihe geheimnisvoller, nicht selten tödlicher Krankheiten sucht Amerikas Homosexuelle heim. Jetzt wurden die ersten Fälle in Europa beobachtet. Vor allem in New York und San Francisco traten verschiedene Symptome einer tödlichen Krankheit auf, die fast ausschließlich Homosexuelle betraf. Tödliche Seuche AIDS, die rätselhafte Krankheit. Im Mai 1983 hatte die Krankheit einen Namen. Das HIV-Virus war als Erreger identifiziert und das Thema geriet auf die ersten Seiten der Tageszeitungen und Magazine. Die Bombe ist gelegt. So titelte der Spiegel im Herbst 1984 und berichtete: Die Seuche AIDS ist in der Bundesrepublik viel weiter verbreitet als vermutet. Mediziner erwarten eine Katastrophe. Mindestens 10.000 AIDS-Tote in den nächsten 5 Jahren. Angst, ja. Angst, wahrscheinlich völlig klar. Angst davor, positiv zu sein. Angst vor den Konsequenzen, die sich aus Positivsein ergeben. Als Jörg Rowohlt 1988 sein Testergebnis in den Händen hielt, war dies noch gleichbedeutend mit dem Ausbruch der Immunschwäche und dem nahen Tod. Erstens Angst vor dieser sozialen Kälte, vor diesem Wegbrechen von Freundschaften und dann natürlich Angst vor Krankheit und dann Angst vor Tod, klar. Die Prognosen des Spiegel und anderer Pessimisten erfüllten sich aber nicht. In Deutschland starben statt der befürchteten 10.000 Menschen etwa 1.500 an AIDS. Die Kranken magerten ab bis auf die Knochen, litten unter einer Art Hautkrebs, dem sogenannten Kaposi-Sarkom, und starben an Durchfall, an einer von einem Pilz verursachten Lungen- oder Hirnhautentzündung. Der Grund? Das durch Blut oder Sperma übertragene Virus breitet sich schnell im Körper aus und zerstört die T-Helferzellen, die eigentlich die Krankheitserreger abwehren müssen. Besonders Homosexuelle lebten in ständiger Angst. Und natürlich verdränge ich nach wie vor meine Angst gelegentlich. Oder eigentlich immer auf einem bestimmten Niveau. Letztlich ist für mich die entscheidende Frage doch nur, wie viel an Verdrängung es denn und Wegdrücken es denn sein darf. Ob dabei so im Grunde der ganze Mensch gleich baden geht und verdrängt und weggedrückt wird, oder halt nur die Todesangst. Diese Äußerungen stammen aus dem Jahr 1992. 29 Jahre war er damals alt. 4 Jahre Leben mit der Infektion lagen hinter ihm. Ständig musste er mit dem Ausbruch der Krankheit und seinem Tod rechnen. Es gibt weiterhin natürlich so eine Grundangst. Also es gibt natürlich die Angst, irgendwann zu dieser Gruppe der Austherapierten zu gehören, wo dann tatsächlich nichts mehr auf dem Markt zu kriegen ist. Meint Jörg Rowohlt heute. Neue Medikamente haben erst einmal ein kleines Wunder bewirkt. Die Krankheit ist noch nicht ausgebrochen. Aber natürlich die Angst, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Diese Angst gibt es natürlich, aber sie ist eben, glaube ich, doch eher eine theoretische Angst. Vielleicht bin ich dafür auch einfach, das hört sich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, merkwürdig vielleicht an, zu lange betroffen, zu lange krank. Vielleicht habe ich schon zu viele Medizinmänner gesehen, die irgendwie beim Lichte ihrer Großmütter prognostizierten, dass man in Kürze sterben werde, dass es überhaupt keine Chance gäbe. Und inzwischen sind diese Medizinmänner pensioniert und mir geht's immer noch gut. Also schauen wir mal. Jörg Rowohlt gehört zu jenen, die entgegen der ärztlichen Prognosen noch leben. Die Infektion mit HIV und der Ausbruch der akuten Immunschwäche liegen heute weit auseinander. So weit, dass AIDS für den Frankfurter Sexualwissenschaftler Martin Dannecker eine ganz neue Gestalt angenommen hat. AIDS war immer nicht nur eine Krankheit, sondern es war immer auch eine soziale Konstruktion. Das heißt, es hat bestimmte Bedeutungen gehabt. Das neue AIDS ist verglichen mit dem alten AIDS unendlich viel weniger dramatisch, unendlich viel weniger aufregend. Auch das Leben für die Kranken jetzt nicht so sehr bestimmend. Das neue AIDS hat ein sehr viel geringeres gesellschaftliches Interesse als das alte. Zum Horrorszenarium gehörte ja damals auch so etwas wie eine kollektive Hysterie. Das heißt, eine durch diese Republik gegangene Angst, als ob man das nicht bewältigen könnte, als ob alle zivilisatorischen Schranken zusammengerissen würden und als ob hier alles Mögliche zusammenbräche. Ich spreche durchaus schon von einem neuen AIDS. Ergänzt Lemmen von der Deutschen AIDS-Hilfe. Von einem neuen AIDS, was natürlich heißt, ein lebenslanges Management der Erkrankung und der Behandlung eben für sich selber sicherzustellen. Und es heißt natürlich auch, soziale Probleme über eine wesentlich längere Zeit eben auch lösen zu müssen. Und mit Behandlung leben heißt auch, mit Nebenwirkungen zu leben. Wenn AIDS heute in den Mittelpunkt des Interesses rückt, geschieht dies meist mit Blick auf die Situation in Schwarzafrika und Asien. 40 Millionen Infizierte gibt es heute weltweit, davon fast 30 Millionen im südlichen Afrika. In China, Indonesien und Osteuropa steigen die Zahlen rasant an. Nur 2-3% der Infizierten dort kommen überhaupt in den Genuss einer AIDS-Therapie. Und der UN fehlt noch immer das Geld, um, wie angestrebt, wenigstens 10% der Infizierten zu behandeln. Drei Gründe kann man dafür nennen, dass die in den 80er Jahren angekündigte Katastrophe in den westlichen Industrienationen ausgeblieben ist. Dass AIDS hier, aber auch nur hier, auf dem Wege zu einer zwar unheilbaren, aber immerhin behandelbaren chronischen Krankheit ist. Zum einen entstand eine starke Aufklärungs- und Präventionsarbeit der AIDS-Hilfen. Zum anderen gab es eine breite gesellschaftliche und finanzielle Unterstützung dieser Initiativen. Und drittens, der medizinische Fortschritt, konkret die heute angewandten Kombinationstherapien. Darüber, wie heute unter den veränderten Bedingungen beispielsweise eine effektive Prävention fortgeführt werden kann, bestehen durchaus Meinungsunterschiede. Während in den öffentlichen Haushalten Gelder für Präventionskampagnen gestrichen werden, fordert Martin Dannecker eine Revision ihrer Inhalte. Ich spreche vom neuen AIDS vor allem im Hinblick auf die Träger der AIDS-Prävention und auch deshalb so akzentuiert, weil ich oft den Eindruck habe, bei denen scheint das, was AIDS gegenwärtig bedeutet, noch nicht ganz angekommen zu sein. AIDS-Prävention bedeutet bis heute vor allem Werbung für das Kondom, zum Beispiel mit Slogans wie »Ich mach's mit«. Alle Träger der Prävention haben geglaubt, die Prävention findet über die Anwendung des Kondoms statt. Das war aber nicht wahr. Und zwar hat dieser Schock und hat die Angst unendlich viele dazu gebracht, auf Sexualität zu verzichten, das heißt weniger Sexualität zu haben, auf sexuelle Praktiken, die als besonders riskant gelten, zu verzichten. Und ein Teil davon hat sozusagen dann bei solchen Praktiken oder bei der Sexualität ein Kondom genommen. Das heißt, es gab über weite Strecken eine Prävention des Verzichts. Die Angst aber, sich tödlich zu riskieren, hat die Widerstände gegen dieses Kondom stillgestellt. Jetzt haben wir die Entkoppelung von AIDS und Tod. Jetzt haben wir sozusagen ein, wenn Sie so möchten, und diese Paradoxie muss erlaubt sein, ein normales AIDS. Und jetzt werden diese Widerstände gegen das Kondom wieder lebendig. Sprich, das Kondom wird in häufigen Situationen weggelassen. Neue Herausforderungen für die Präventionsarbeit sind ein Aspekt des neuen AIDS. Die Entwicklung und die Folgen der neuen Kombinationstherapien, die seit 1996 einen deutlich spürbaren Fortschritt in der AIDS-Behandlung bedeuten, ein anderer. Diese, so erläutert Armin Schafgeber von der Deutschen AIDS-Hilfe, hindern das Virus auf immer neue Weise daran, sich im Blut zu vermehren und in die menschlichen Zellen einzudringen. Das HIV-Virus wird ja sehr schnell resistent und weicht damit dem Ansatzpunkt der Medikamente aus. Wenn man dann nur ein Medikament einsetzt, ist es nach circa einem halben Jahr schon wirkungslos. Wenn man also ein Medikament nach dem anderen nur einsetzen würde, hätte man bald alle Medikamente verbraucht nacheinander. Eine Dreierkombination oder eine Viererkombination hält das Virus besser in Schach. Das Virus hat größere Schwierigkeiten, eine Virusform zu finden, die resistent ist gegen die Medikamente. In Deutschland sind von insgesamt 60.000 Infizierten seit Beginn der Epidemie 20.000 verstorben. 40.000 Menschen leben also mit dem Virus. 3/4 der Betroffenen sind in Deutschland noch immer Männer. Gut 20% sind Einwanderer aus dem südlichen Afrika und anderen besonders betroffenen Regionen. Die Hälfte der registrierten Neuinfektionen geschehen beim homosexuellen Geschlechtsverkehr. 10% infizieren sich beim Gebrauch von intravenös konsumierten Drogen, sprich mit verunreinigten Spritzen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin liegt die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Jahren relativ stabil bei etwa 2000 jährlich. Die Sterberate ist dagegen auf 600 im Jahr 2001 gesunken. Die Zahl der mit dem Virus lebenden Menschen wächst also. Durch die Kombinationstherapien wird die sogenannte Viruslast im Blut der Patienten gesenkt. Aus Sicht der Experten verringert sich damit das Ansteckungsrisiko und deshalb sei die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Jahren relativ gleichbleibend gewesen. Die Gesamtzahl der Infektionen mit anderen Krankheiten, die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden können, steigt dagegen. Auch das ist ein Beleg dafür, dass Kondome nicht mehr so häufig verwendet werden. Kombinationspräparate sind in der Regel ein Cocktail aus knapp 20 verschiedenen Medikamenten. Wie lange sie das Virus im Einzelfall bremsen können, lässt sich nach der relativ kurzen Zeit ihrer Anwendung noch nicht sagen. Anderes Problem natürlich dieser langen Therapie ist dieser massive Eingriff in den Körper. Die Medikamente haben schwere Nebenwirkungen, Durchfall, Konzentrationsstörung, eine Umverteilung des Fettgewebes. Also die Patienten werden zum Beispiel im Gesicht mager, das Fettgewebe an den Wangen nimmt ab, an anderer Stelle am Bauch, an den Schultern kann es zunehmen, sodass es auch störend ist. Viele Patienten sind dann dadurch sozial isoliert und sie sehen wirklich krank aus und deren Lebensqualität ist dadurch stark beeinträchtigt. Das Leberversagen ist zum Beispiel nun ein häufiger Grund, warum HIV-Patienten sterben. Es hat eigentlich nichts mit der eigentlichen HIV-Infektion zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass die Leber die Nebenwirkungen der Medikamente nicht mehr erträgt. Ich habe schon das Gefühl, ich bin nicht so leistungsfähig, wie ich sein sollte manchmal. Das bewegt sich in einem Rahmen, von dem würde ich nicht sagen, den kann man vernachlässigen, aber der ist tolerabel. Trotzdem, es gibt immer noch Leute, die an AIDS sterben. Das ist eine kleinere Zahl als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Es ist auch nicht mehr so dramatisch, weil die Leute nicht mehr verrecken. Aber es gibt eben irgendwann doch die Austherapierten. Auch das werden immer weniger, weil es immer mehr Medikamente gibt. Aber ein Problem bleibt es, klar. Das neue AIDS, eine normale Krankheit, so wie Diabetes vielleicht? Sie beeinträchtigt den einen mehr, den anderen weniger, aber die Patienten können damit leben. Doch das Leiden und das Sterben hat ja nicht aufgehört. Es geht nur etwas weniger spektakulär und innerhalb eines längeren Zeitraumes vonstatten. So wächst, wie Karl Lemmen von der Deutschen AIDS-Hilfe erklärt, beispielsweise der Bedarf an Wohnprojekten, wo soziale Betreuung und medizinische Pflege angeboten werden. Bloß dadurch, dass die Leute im Moment durch die Behandlung sich besser fühlen, fühlen die meisten Leute sich erstmal nicht gesund. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass für viele Leute das Thema Krankheit zu anderen Problemen, Belastungen oder Benachteiligungen im Leben hinzukommt. Sei es, dass es Menschen sind, die haftentlassen sind und deshalb obdachlos sind. Sei es Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, alleine zu leben. Oder wo einfach auch die Angst so stark ist, dass es nicht möglich ist, in den eigenen vier Wänden auf Dauer zu leben, die eben da ein sicheres, geborgenes Umfeld brauchen. Darüber hinaus benötigen auch die Infizierten und Kranken aus anderen Kulturkreisen ein spezielles Angebot. In Bevölkerungsgruppen aus Afrika, muslimischen und anderen Regionen hinkt die Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit 10 bis 20 Jahre hinterher. Martin Dannecker. Die AIDS-Hilfe wird, glaube ich, zunehmend eine klassische Sozialhilfeeinrichtung werden, die genau mit dieser Gruppe von Menschen zu tun hat. Und das wird die Arbeit der AIDS-Hilfen außerordentlich verändern. Aber das bedeutet auch, dass wir AIDS-Hilfen nach wie vor dringend brauchen, denn gerade solche Menschen mit so vielfältigen, auch sozialen und psychischen Konflikten, die HIV haben und AIDS haben, brauchen ungeheuer starke Betreuung, mit denen muss man ungeheuer viel machen, da muss man sich also irgendwie sozusagen auch drum kümmern, den Streit mit den Ämtern und Ähnliches zu machen. Und das wird zunehmen. Also AIDS-Hilfen werden weiterhin dringend gebraucht, übrigens auch als Träger der Prävention für spezielle Risikogruppen. Zukunftsplanung, ja, die sind ja doch ein bisschen schwierig. Also Planungen können sich doch bestenfalls auf 2-3 Monate, ein halbes Jahr vielleicht erstrecken, aber doch nicht länger. Ich weiß doch tatsächlich nicht, was in einem Jahr sein wird. Im Augenblick ist es so, dass ich letztlich ganz furchtbar glücklich und zufrieden damit bin, in den Tag hineinzuleben. Meinte Jörg Rowohlt vor rund 10 Jahren. Und heute? Er hatte Glück im Unglück. Zunächst wurde er erwerbsunfähig und bekam eine Rente, von der er gut leben konnte. Als es ihm mit den neuen Medikamenten Schritt für Schritt besser ging, hat er zunächst frei bei einer Schwulenzeitung gearbeitet und stieg bis zum Chefredakteur auf. Heute sieht er wesentlich besser aus als noch vor 2 oder 3 Jahren. Er bekommt eine Medikamentenkombination, die erstens hilft und die er zweitens gut verträgt. Viele AIDS-Kranke sind wie er jung aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden und haben dieses Glück nicht. Der Fall Jörg Rowohls kann nicht als Modell dienen. Jedem AIDS-Kranken geht es anders. Manch einer konnte nicht mehr arbeiten und wird das nie wieder können. Manche waren arbeitsunfähig und suchen jetzt eine Teilzeitbeschäftigung. Bei wieder anderen geht es hin und her. Und gerade viele junge Kranke, gerade wenn sie aus der Drogenszene kommen, haben nie eine Ausbildung abgeschlossen, haben auch noch nie gearbeitet. AIDS und Arbeit, dies wird ein zentrales Problem, dem sich die AIDS-Hilfen in den kommenden Jahren annehmen müssen. Wie kommen Kranke aus dem Arbeitsprozess heraus und erhalten eine soziale Grundsicherung einerseits? Wie kommen sie andererseits, wenn es ihnen besser geht, wieder hinein? Und welche Belastungen können sie überhaupt auf sich nehmen? Wie gestalten sich ihre Versorgungsansprüche? Und was passiert, wenn sie nicht durchhalten? Und welcher Arbeitgeber würde so einen überhaupt einstellen? Die AIDS-Hilfen haben erst begonnen, sich diesen Aufgaben zu widmen. Karl Lemmen. Das Zentrale ist praktisch Beratung. Der nächste Schritt war, eben bestimmte Workshops, Lehrgänge anzubieten, wo es um eine Vorbereitung auf den Wiedereinstieg eben in das Berufsleben ging. Also so ein Stück weit ist das ja auch immer eine Möglichkeit, Belastung zu erproben, nochmal genauer zu gucken, sich ressourcenbewusst zu werden, Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu erforschen. Dann gibt es bestimmte Projekte, die sehr klar in Richtung überhaupt Einstieg ins Berufsleben gegangen sind. Die AIDS-Hilfe Bielefeld hat da ein sehr schönes Projekt gemacht, die Menschen mit HIV und AIDS auf die Volkshochschulprüfung zum Reiseverkehrskaufmann vorbereitet haben. Das ist dann der zweite Schritt gewesen, Beratung, Qualifizierung. Und die dritte Geschichte würde ich Beschäftigung nennen. Da gibt es sehr vorbildliche Projekte. Und da besteht dann eben die Möglichkeit, einerseits etwas hinzuzuverdienen und sich auch neu zusätzlich zu qualifizieren, neue Dinge zu lernen. Angesichts der knapp 40.000 Menschen, die in Deutschland mit HIV und AIDS leben, bräuchte es dringend neue Konzepte. Die Betreuungs- als auch Präventionsarbeit müsste wesentlich differenzierter sein und unterschiedlichen Zielgruppen angepasst werden. Krankenkassen könnten, wie beispielsweise auch bei Diabetes, so etwas wie Patientenschulungen und in Einzelfällen auch Rehabilitationsmaßnahmen anbieten. Doch Bund, Länder und Gemeinden kürzen die Gelder. Da bleibt kein Raum, neue Konzepte umzusetzen. Und Jörg Rowohlt? Inzwischen ist das ein Gefühl der Normalität. Ich kann das schwer vergleichen. Ich weiß nicht, wie das Gefühl wäre, wenn es vorher nicht mal vor 10 Jahren diese Phase des sicher geglaubten Todes gegeben hätte. Also im Augenblick macht man sich darüber gar keine Gedanken mehr. Vor 3, 4 Jahren habe ich dann irgendwann angefangen, mir über Altersvorsorge mal Gedanken zu machen. Und das war so ein Augenblick, in dem ich gedacht habe, aha, also irgendwas läuft hier wohl nicht so, wie ich und andere und alle Medizinmänner das gedacht haben. Aber im Grunde bin ich doch ganz zufrieden darüber, dass ich mir über Altersvorsorge Gedanken machen muss. Und inzwischen, guckt man halt regelmäßig auf die Prognosen der Medizinmänner und sagt, das ist gut so, und ärgert sich über die Pillen, die man da frisst, und ärgert sich, dass es einem eben doch nicht immer so ganz gut geht mit diesen Pillen. Aber hat im Grunde doch so die, ich glaube, sehr begründete Hoffnung, dass diese Frage der Altersversorgung sich irgendwann auch in der Realität stellt. Das war Hintergrund Politik. Heute vom schwierigen Umgang mit einer tödlichen Krankheit. Vor 20 Jahren wurde das AIDS-Virus entdeckt. Eine Sendung von Detlef Grumbach. Redaktion Claudia Sanders. Morgen im Hintergrund Politik: Online-Wahlen, Chancen und Risiken für die Demokratie. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur neuen Einigkeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und hier, meine Damen und Herren, noch ein kurzer Hinweis auf die Themen im DLF-Magazin ab 19.15 Uhr. Geflügelpest in NRW, Ursachen und Folgen. Bremen vor der Wahl. Essen, Droht der Anlaufstelle der Russlanddeutschen das Ende? Düsseldorfer Jugendarbeit mit GUS-Migranten und Münchens erster Ossi-Laden.